Nicht, dass er weniger glücklich darüber gewesen wäre, es kam ihm nur so vor, als habe er es nie anders gekannt. Das hatte einen Grund, den Bastian erst sehr, sehr viel später erkennen sollte und von dem er jetzt noch nicht das Geringste ahnte. Für die Schönheit, die ihm geschenkt worden war, vergaß er nämlich nach und nach, dass er einmal dick und x-beinig gewesen war. Selbst wenn er etwas davon gemerkt hätte, so wäre ihm sicherlich nicht sonderlich viel an dieser Erinnerung gelegen, doch das Vergessen ging völlig unmerklich vor sich. Und als die Erinnerung ganz verschwunden war, kam es ihm so vor, als sei er immer schon so gewesen wie jetzt. Und genau dadurch war sein Wunsch, schön zu sein, gestillt, denn einer, der es immer schon war, wünschte sich nicht mehr. Kaum war er an diesem Punkt angelangt, als er sogar schon ein gewisses Ungenügen empfand und ein neuer Wunsch in ihm wach wurde. Nur schön zu sein, das war eigentlich nichts Rechtes. Er wollte auch stark sein, stärker als alle, der Stärkste, den es überhaupt gab. Er pflückte da und dort einige der sonderbar geformten und leuchtenden Früchte ab und versuchte vorsichtig, ob sie essbar waren, und tatsächlich, sie schmeckten ganz hervorragend. Er aß im Weitergehen eine nach der anderen und spürte dabei, wie eine wunderbare Kraft in seine Glieder strömte. Wie selbstverständlich bahnte er sich schließlich mit Handkantenschlägen einen Pfad durch das undurchdringliche Gestrüpp, und das Dickicht ließ sich zerteilen, als habe er ein Buschmesser benutzt. Er ging weiter. Aber eine Mauer von Baumriesen versperrte ihm plötzlich den Weg. Doch Bastian griff mit beiden Händen zu und bog zwei Stämme auseinander. Er stieß einen wilden Jubelschrei aus. Er war der Herr des Urwalds. Er war der Herr von Perlin. Und noch einmal flog sein wilder Jubelschrei weit über den leuchtenden Dschungel hin.